Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 588 an Schiller. Heute früh bin ich bis zur Rede der Minerva gelangt, und weil diese eigentlich den folgenden Abschnitt eröffnet, so bin ich geneigt, Ihnen meine bisherige Arbeit heute vorzulegen. Ich will um 12:30 Uhr kommen, noch vor Tische lesen und nach Tische der Botenexpedition wegen mich wieder empfehlen und frage an, ob Ihnen diese Einrichtung angenehm sei. Leben Sie recht wohl, auf Wiedersehen an dem Ufer des Hellespons. Jena, am 26. März 1799. G.